Schokoladenschluss. Das ist der schönste Kuss, weil man den ganzen Tag drauf warten muss. Man freut sich früh um 10 schon auf ein Wiedersehen und möchte die Uhr am liebsten weiterdrehen. Doch ist der Tag vorbei, dann ist man frei, dann geht man bummeln. Was ist schon dabei? Ein Kuss nach Ladenschluss, das ist der schönste Kuss, weil man den lieben langen Tag drauf warten muss.